1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Sie taten es nur einmal. Die britische Band The Lars, There She Goes, aus dem Jahr 1990. Sie taten es nur einmal. Skisport begeisterten und interessierten dürfte das französische Alpendorf Val d'Isère ein Begriff sein. Insbesondere natürlich als Austragungsort zahlreicher Abfahrts- und Slalomrennen. Am 13. Dezember 1969 ist anlässlich eines solchen Slalomwettbewerbs auch die amerikanische ABC mit ihren TV-Kameras vor Ort. Ihr Rennenbericht illustriert sie mit einem Lied, das sie eigens für diesen Event in Auftrag gegeben hat. Gefallen ist die diesbezügliche Wahl auf ein Singer-Songwriter-Duo aus der etwa 30.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Marion im Bundesstaat Indiana. Titus and Ross nennen die beiden Musiker sich. Ihr Lied trägt den Titel Jean-Claude What's His Name und zielt ganz offensichtlich auf die französische Skifahrerlegende Jean-Claude Killy, die freilich an diesem fraglichen Rennen 1969 gar nicht teilnimmt. Titus and Ross haben bereits einige Monate vorher ebenfalls im Auftrag der ABC einen weiteren Song aufgenommen, anlässlich eines Motocross-Rennens in Pepperell im Bundesstaat Massachusetts, den Cycle Song. Die beiden schreiben in etwa diesem Zeitraum ebenso einen Song für die Fluggesellschaft Eastern Airlines. Titel Summer Clouds, Sommerwolken. Diesen insgesamt 3 Auftragsproduktionen haben die beiden insgesamt 9 weitere Songs hinzugefügt, als sie 1970 dann ihr Debütalbum veröffentlichen. Titus and Ross heißt es ganz simpel. Zu hören ist darauf federleichter Psychedelic Folk Pop mit ausgesprochen gelungenen Melodien und großartigen Gesangssätzen. Was dann passiert, bleibt bis heute unklar. Ein weiteres Album gibt es nicht, ebenso wenig Tourneen oder sonst wie Auffälliges. Der Name von Jack Ross taucht in den Folgejahren noch sporadisch, hier und da in Zusammenhang mit anderen Produktionen auf. Die Spur seines ehemaligen Partners Art Titus allerdings verliert sich komplett. Bis heute. Titus and Ross, sie taten es nur einmal. Cover up my mind, so unkind, I'm left behind with nothing. Hazy summer afternoon, left to ruin as hard times cloud my summer afternoon, left to ruin as hard times cloud my Sie taten es nur einmal, Titus and Ross, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, ein wunderbares Album. Es gibt vermutlich nicht sonderlich viel, was unser Eins im Laufe eines Lebens wohlweislich nur einmal tut. Der erste Kuss etwa ist in den allermeisten Fällen mit großer Sicherheit nicht der letzte. Lassen wir profane Dinge wie immer wiederkehrendes Gehen, Sprechen, Reifen wechseln oder Bügeln mal außen vor, dann bleibt eigentlich nur die heiße Herdplatte, auf die viele von uns in aller Regel nur einmal gefasst haben. Gebranntes Kind scheut bekanntlich das Feuer. Aber sonst, dass ein Künstler, männlich, weiblich, allein oder im Verbund mit mehreren, nur ein Album veröffentlicht, ist ungewöhnlich. Sicherlich, es gab und gibt Lokalbands überall, die für Freunde und Familie ins Studio gehen, dann ein Album veröffentlichen mit einer Auflage von vielleicht 100 Stück und es dabei bewenden lassen. Aber Künstler, die mit ihrer Musik in wie auch immer geartete kommerzielle Netzwerke gelangen, Verlag, Plattenfirma, Medien, Konzerte und so weiter, und nach nur einem Album einfach verschwinden, das hat etwas von merkwürdig, rätselhaft, geheimnisvoll. Was war da los? Zu einer der gewichtigsten Redewendungen im Musikgeschäft hat sich nicht umsonst diese aufgeschwungen. Das schwierige dritte Album. Quer durch die Jahrzehnte, hundertfach, immer wieder genauso formuliert. Hintergrund: das Debütalbum war vielleicht leidlich oder aber sogar sehr erfolgreich. Der Zweitling wurde mit Milde bedacht und das dritte Album nun entscheidet über die Substanz und darüber, ob das alles überhaupt eine Zukunft hat. Eine Selbstverständlichkeit also, eine Frage nicht zuletzt auch des guten Benehmens. Drei Alben bitte. Ärgerlich nur, nicht alle halten sich daran. Sie taten es nur einmal. Man darf wohl völlig zu Recht mutmaßen, ohne den Sound und auch ohne den durchschlagenden Erfolg der gerade gehörten Band mit ihrem Album Since I Left You aus dem Jahr 2001, hätte es folgende Bands aus Australien wie zum Beispiel Cut Copy oder Tame Impala möglicherweise gar nicht gegeben. Die Rede ist von den Avalanches, die wir hier gerade gehört haben und dem eben bereits genannten Album Since I Left You 2001. Sie taten es nur einmal. Ich kenne offen gestanden kaum jemanden, der an den Sex Pistols ziemlich genau 36 Jahre nach ihrem Ende 1978 noch irgendwie auch nur ein gutes Haar lassen würde. Die meisten reagieren, kommt die Sprache auf sie eher abfällig. Ach ja, die Pistols. So, als hätte sich ihre tatsächliche, wie auch eher symbolhafte Ablehnung all dessen, was auch nur im Entferntesten ans Establishment rührt, innerhalb der Rückbetrachtung längst ins irgendwie Comichafte verzerrt. Lustige Vögel mit rotem Stern und Hakenkreuz auf dem Shirt. Das Ende der Band war abrupt und fürchterlich banal. Am 15. Januar 1978 beenden die Pistols ihre USA-Tournee mit einem Auftritt im Winterland in San Francisco. Im Vorprogramm spielen zwei US-Punkbands, die Avengers und die Nuns. Die 6.540 Tickets für diese Show sind bereits im Vorfeld innerhalb eines Tages abgesetzt worden. Noch nie zuvor haben die Pistols vor solch einem großen Publikum gespielt. Ihr Konzert in San Francisco ist bereits in den Wochen vorher Stadtgespräch. Die Show selber gerät dann freilich zur mittleren Katastrophe, wie John Lydon als Johnny Rotten, Sänger der Band, sich in seinem Buch »Mein Leben mit den Sex Pistols« erinnert. Zitat: Man kündigte uns als die neuen Rolling Stones an. Es war grauenvoll. Ich hörte auf der Bühne scheiß gar nichts, außer Steves Gitarre, die völlig verstimmt war. Warum zur Hölle stand Boogie, unser englischer Roadmanager, am Mischpult und nicht ein Profi? Winterland wird zum letzten Auftritt der Sex Pistols. Lydon ruft nach der Zugabe, dem Stooges-Titel No Fun, die berühmten letzten Worte ins Publikum. Schon mal das Gefühl gehabt, dass man euch beschissen hat? Danny Furious, als Schlagzeuger der Avengers in dieser Nacht anwesend, hat sich später zum Phänomen Punk und Pistols so geäußert. Die Pistols waren die einzige Band, die dem Establishment Feuer unterm Arsch machte. Sie überwältigten die Medien, sie betrogen die Plattenfirmen und jetzt sind sie durch. So wie Punk auch. Winterland hat das gezeigt. Jeder wusste, wie er sich zu verhalten und zu kleiden hatte, wie er ausspucken musste. Es war alles nur ein dummes Spektakel. Und die Pistols? Am Ende hatten sie es nur einmal getan. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. We'll be right back. Sie taten es nur einmal, dann scheiterten sie. Glanzvoll bisweilen, oft genug aber. Verbunden mit handfesten Dramen, unfassbarer Tristesse. The Monks. Die Band bestand aus amerikanischen GIs, die sich in den 60er Jahren innerhalb der Coleman-Kaserne im hessischen Gelnhausen erstmals über den Weg liefen. Nach dem Ende ihrer Dienstzeit blieben die Musiker in Deutschland, tourten ohne Ende und gerieten an ein deutsches Managergespann, das am Image der Band feilte. Gesucht wurde nicht weniger als die Anti-Beatles. Die Band trug die typischen Mönchsfrisuren, sogenannte Tonsuren. Sie lief in schwarzen Gewändern herum und Dave Day, der liebenswerte Banjo-Spieler, dem ich Jahrzehnte später anlässlich eines Reunion-Konzertes in Berlin die Hand schütteln durfte, schlug sein Instrument gerade so wie ein Schlaginstrument. Die Monks waren verdammt hart. Sie nahmen ein Album auf bei einer großen Plattenfirma, Polydor. Der große Erfolg freilich stellte sich nicht ein. Die Karriere zerfaserte. Dann war Schluss. Die Musiker verließen Deutschland und drifteten in jeweils mehr oder weniger bürgerliche Sphären. Mit einer Ausnahme. Dave Day. Ihm fehlte das Geld zur Rückfahrt. Seine Frau lief ihm weg, ergeisterte geschlagene 2 Jahre als Landstreicher von einer US-Kaserne zur nächsten und schnorrte von Landsleuten jeweils kleines Geld, kleines Essen, dazu die üblichen Aufmunterungen. Kopf hoch, Junge, du schaffst das schon. Irgendwie schaffte er es dann tatsächlich. Verstorben ist er am 10. Januar 2008 in den USA. The Monks, sie taten es nur einmal. Es sind Sammler, Freaks, Nerds, Musiker. Wenn die Sonne scheint und jeder an nichts anderes denkt, als am Wasser zu liegen oder in irgendeinem Café an der Ecke ein Eis zu lutschen, dann stehen sie hinten im Halbdunkel eines Second-Hand-Record-Stores und wühlen in staubigen Kisten herum. Irgendein obskures Vinyl ziehen sie heraus, bezahlen es, nehmen es mit nach Hause, begeistern Freunde und Bekannte mit dem, was sie da entdeckt haben, schreiben es ins Netz, covern, sofern sie Musiker sind, vielleicht einen Song und suchen den Urheber. Ein Album, jahrelang, jahrzehntelang ignoriert, missachtet, liegen gelassen. Was auch immer mit solchen Gegenständen passieren kann, für die sich rein niemand auf dieser Welt interessiert, die aber nun mal irgendwie da sind, herumvagabundieren. Und plötzlich sind sie Kult. Und irgendwann weiß das dann auch fast jeder. Bis auf diejenigen, die das Ganze vor Urzeiten in die Welt gesetzt und sich dann oft entmutigt anderen Dingen zugewandt haben. In den 90er Jahren meldet sich bei dem Amerikaner David Del Conte, der mit seinen drei Töchtern in Capistrano Beach südlich von Los Angeles lebt, ein ihm unbekannter Anrufer. Der Mann am anderen Ende der Leitung erkundigt sich, ob er mit einem gewissen Damon spricht. David Del Conte antwortet ja. Er habe sich früher eine Zeit lang so genannt. Damon. Früher. Gemeint sind die 60er Jahre. Del Conte gelangt als junger Kerl zunächst an eine Klarinette. Später dann spielt er auf der Gitarre. Bei einer Gelegenheit sitzt er zwischen George Harrison von den Beatles und dem Sitar-Virtuosen Ravi Shankar. Die beiden spielen die Sitar, Del Conte zupft auf der Gitarre. Er nimmt ein Album auf, Song of a Gypsy. Dann driftet sein Leben in pures Chaos. Drogen, Überfälle, Obdachlosigkeit. Mehrfach spürt er den Lauf einer Knarre, unmittelbar an seiner Schläfe. Schlechter Umgang, schlechte Allgemeinverfassung. Erst Jahre später Drogenentzug und, ja, Hinwendung zu Gott. Ein neues Leben, irgendwie hat er das hinbekommen. Der Anrufer, der ihn da viel später, irgendwann in den 90er Jahren plötzlich bedrängt, bietet am Ende $5,000 für ein Exemplar seines einzigen je veröffentlichten Albums. Heute könnte der Mann das billiger haben. Freilich als inzwischen erfolgte Nachpressung. Travel the road of life, I see many things. I see youth, I see age, I see what love can bring. I see that all is not to laugh, nor is it all to cry. I see that life is what it is, and I will not say goodbye. There are those who live and learn, others only live. There are those that sit around, and some can only give. Some wear suits, some wear beads, and some will never know that deep inside is where it's at, and we should let it show. As each day comes to pass, and my body comes to rest, my heart, my mind, my soul goes on, living for the best. Sie taten es nur einmal. Am 8. Dezember des letzten Jahres, 2013 also, wird um exakt 18.29 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein Artikel ins Internet-Auktionshaus eBay gestellt, der zunächst mit dem üblichen Anfangspreis von 1 Euro bedacht ist. Um 23 Uhr, etwa 5 Stunden später also, liegt der Artikel bereits bei über 60 Euro. Im Laufe des folgenden Tages überschlagen sich die Ereignisse. Der Artikel bekommt am Ende ein Gebot von 200 Euro. Da die Auktion erst am 18. Dezember enden wird, tut sich in den Folgetagen relativ wenig. Der Artikel steigt gemächlich auf 330 Euro. Dann, kurz vor Schluss der Auktion, wird es noch einmal richtig hektisch. Es geht am Ende, viele von euch werden das wissen, um die berühmten Sekunden. Dann ist Schluss. Endpreis des Artikels 560 Euro und 55 Cent. Das alles für die Schallplatte einer deutschen Band, die es nur einmal tat. Entsprechend reden wir hier nicht von Can, Kraftwerk, Amondyl, Neu, Faust oder anderen geradezu kultig verehrten Größen. Nein, im Jahr 1971 veröffentlicht die Gruppe Electric Mud aus dem Kreis Unna ihr einziges jemals erschienenes Album, Titel Electric Mud. Ich selber hatte mir das Album der Band bereits damals, 1971, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gekauft. Kein Wunder, ich wuchs gewissermaßen in der Nachbarschaft auf, in Hamm. Zahlreiche Umzüge und mithin Jahre später war das Album dann plötzlich verschwunden. Vor Jahren gab ein Freund mir den Tipp, es im Netz zu ersteigern, was ich tat. Eine fürchterliche Aktion. Die Beat-Gegner kamen vorwiegend aus Japan und den USA. Durchgeknallte Krautrock-Fans waren das, die bereit schienen, jeden Preis für dieses Album zu bezahlen. Am Ende hatte ich Glück und war um sage und schreibe 505 Euro leichter. Das war meine teuerste Schallplatte ever, das Hoeneß-Prinzip gewissermaßen, zocken außer Rand und Band. Ich habe mich immer gefragt, was aus dieser Band wurde. Electric Mud. Vier Musiker aus Kamen und Werne im Kreis Unna gelegen. Heute erst wurde ich fündig, als ich wieder einmal mit den Namen der Beteiligten im Netz herumstöberte. Udo Preising, laut Cover Bass und Gesang. Ich stieß auf einen bereits etwas zurückliegenden Zeitungsartikel, in dem von einem Mann mit eben diesem Namen die Rede war. Udo Preising, Jugendpfleger, geht nach 36 Berufsjahren in die wohlverdiente Rente, war da zu lesen. Die Nummern des Mannes herauszufinden war nicht so schwer. Ich wählte, meldete mich und fragte, waren Sie in Ihrem früheren Leben zufällig Bassist und Sänger der Gruppe Electric Mud? Der Mann lachte und bejahte. Wir sprachen dann über die damals extrem limitierten Bedingungen in einem Tonstudio in Gladbeck. Der Gesang auf der Platte, wir werden das gleich hören, ist hier und da hörbar mit sogenannten Plopplauten aufgenommen. Er wirkt sehr zurückgenommen, flüsternd fast, vorsichtig, aus heutiger Sicht einmalig. Höhepunkte damals? Ein Festival mit den Scorpions in Hannover. Viele Auftritte mit Guru Guru. Dann war die Luft raus. Ende. 1000 Platten hat die Band damals pressen lassen. Die Originalbänder sind spurlos verschwunden. Ebenso zwei der damaligen Mitmusiker. Eine CD-Version immerhin ist vor etwa 10 Jahren aufgrund der unverminderten Nachfrage entstanden. Aber die Leute wollen das Original-Vinyl. Eins zumindest von insgesamt 1000. Manchmal klingelt nachts das Telefon, sagt Udo Preising. Sammler aus den USA, aus England, aus Japan. Aber ich kann Ihnen nicht helfen, sagt er. Ich verstehe. Electric Mud. Sie taten es nur einmal. We'll be right back. Atem um dich her. Glauben zu wissen und endlich mehr. Denken an Sieg und an Triumph. Doch ihr Geist, der ist dumm. Faule Körper um dich her. Mach alles völlig leer. Und Gerede ist Betrug. Ich hab von allem genug. Soll ich beten, oh mein Gott? Soll ich lieben das Schafwort? Soll ich verscham stark erröten? Electric Mud, sie taten es nur einmal. Manche andere auch Jahrzehnte später ein zweites Mal. Weil nachrückende Musiker und Musikerinnen immer auf der Suche sind nach dieser Nische, in der neben ihnen nur wenig Platz ist und auch sein soll, diese kleine Nische, dieses Zwielicht, für das sie urplötzlich, bedingt durch oft nichts weiter als dumme Zufälle, ein Vorbild finden, weit hinten in der Geschichte. Der Amerikaner Rodriguez, Sohn mexikanischer Einwanderer, erfolglos hatte er 1970 und 71 zwei Alben aufgenommen, sich fortan komplett von jeglichen musikalischen Aktivitäten zurückgezogen, bis plötzlich Fans aus Südafrika vor seiner Haustür standen, weil alle dort glaubten, Rodriguez, ihr musikalischer Held in noch Apartheid geprägter Zeit, sei längst verstorben. Und sie, diese Fans, dem Gerücht auf den Grund gehen wollten. So entspann sich für Rodriguez letztlich eine neue Karriere inklusive Film, befeuert nicht zuletzt durch die Rodriguez-Wiederveröffentlichungen seitens Light in the Attic, einem genau auf solche Nuggets-Goldstücke spezialisierten Label aus den USA. Nicht ganz unähnlich verlaufen die Geschichten der amerikanischen Dentalpflegerin Linda Perhex, deren neues Album The Soul of All Natural Things nach dem Erstling Parallelograms aus dem Jahr 1970 derzeit für helle Begeisterung sorgt. Oder die der britischen Folksängerin Vashti Bunyan, die ihr erstes und lange Zeit einziges Album Just Another Diamond Day mit Musikern unter anderem der Fairport Convention bereits 1969 aufgenommen hatte, sich dann aber verzettelte, herumreiste, träumte und die Zeit vergaß. Erst um die Jahrtausendwende herum, so will es zumindest die Geschichte, soll Vashti Bunyan, als sie nach ihrem eigenen Namen im Internet fahndete, zur folgenschweren Erkenntnis gelangt sein, dass ihr uraltes Album plötzlich im Lichte eines wahrhaftigen Meilensteins gesehen wurde. Der Rest, ein neues Album beim britischen Label Fat Cat, ein alter Song, der Train Song nämlich, den wir jetzt gleich hören werden, in gleich mehreren kommerziellen Werbetrailern, ist Geschichte. Inzwischen also haben die zuletzt genannten es zweimal getan. Nun gut, letztlich aber gilt zumindest bedingt, gerade vor dem Hintergrund der enormen Zeitspanne dazwischen, auch hier. Sie taten es zunächst nur einmal. These scenes for a blue coin won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, carry answer. Rodriguez, Sugar Man. Einer der Songs aus der Vergangenheit, der vielleicht am nachhaltigsten uns völlig unbekannt zu so etwas wie einer regelrechten Hymne geworden ist, nachdem er letztlich hier von Südafrika aus dann in alle Welt durch die eben beschriebene und entsprechende Wiederveröffentlichung geschwappt war bzw. geschwappt ist. Rodriguez, Sugarman aus seinem alten Album Cold Fact aus 1970, das aber heute wieder gut und locker zu bekommen ist. Unvergessen ist mir der Besuch des Haldern Pop Festivals im Jahr 2002. Anfahrt mit dem Wagen. Meine Begleiterin saß neben mir. Früher Freitagabend, der Stau vor dem Festivalgelände war weitaus größer, als ich das befürchtet hatte. Es ging einfach nicht vorwärts. Ich wurde unruhig. Spielte doch bereits gegen 18 Uhr eine Band, die ich unter keinen Umständen verpassen wollte. Ich wiederhole, unter keinen Umständen. Doch es ging nicht voran. Ich riss plötzlich die Wagentür auf, sprang heraus und bat meine Begleiterin, den Wagen doch bitte irgendwo zu parken, um dann nachzukommen. Es täte mir leid, sagte ich, aber ich müsse jetzt unbedingt los und würde schon einmal vorlaufen. Mit mir zusammen zu sein, sei zum Kotzen, rief sie mir hinterher, und ich glaube, sie hatte nicht ganz Unrecht. Ich lief also den schmalen Lohweg hoch, vorbei an zahlreichen Wagen und schaffte es irgendwie rechtzeitig zur großen Bühne. Dort stand die britische Band The Shining, eine Art Supergroup, bestehend aus ehemaligen Mitgliedern solcher Bands wie The Verve oder auch den Stone Roses. True Skies, das annoncierte Debütalbum, war nach meiner Erinnerung noch gar nicht veröffentlicht. Aber eine der Vorab-Singles, Quicksilver nämlich, hatte Anlass zu größten Hoffnungen gegeben. Um ehrlich zu sein, sonderlich kickend fand ich dann weder den Auftritt noch das nachfolgende Album der Gruppe, die es letztlich, was ihre Albumveröffentlichungen betrifft, nur einmal tat. Und dafür muss man ihr rückblickend vielleicht sogar dankbar sein. Im Gegensatz zu, meine Güte, welch ein Zufall, ich schwöre, ein nackter Zufall, doch in erheblichem Maße mitverantwortlich für diese Sendung hier. Vor wenigen Tagen entdeckte ich beim häuslichen Aufräumen die CD eines Duos namens Parsley Sound aus dem Jahr 2003. Hübsches Cover mit teils halbwegs runden, teils oval geratenen Farbklecksen. Gemeint sein könnte Obst, abstrakt halt, eher schemenhaft gehaltene Malerei. Neugierig geworden, höre ich die mir völlig aus der Erinnerung geratene CD komplett durch und bin am Ende unglaublich beeindruckt. Trip-Hop-artige Sounds, Folk-Elektronika, wunderbares Songwriting, daneben eine handfeste Exkursion in, sagen wir ruhig, Bass-Music. Parsley Sounds, Plural also, heißt das Album dieses Duos namens Parsley Sound. Heute, 10 Jahre später veröffentlicht, wäre es inmitten der Welle an Psych-Musik ein absolutes Highlight. Damals immerhin sprangen eine ganze Reihe vorzüglicher Kritiken heraus. Pitchfork, die unumschränkte Internetbibel etwa, vergab unglaubliche 8,8 von 10 Punkten. rätselhaft. Auch dieses Duo hat im vergangenen Jahr ein weiteres Album veröffentlicht. Nahezu freilich ohne jede Resonanz und ohne Label im Eigenvertrieb. Dazu nur digital veröffentlicht. Picnic on Mars, so heißt das Werk, welches ich bis hierhin noch nicht gehört habe. Offen gestanden, ich bin etwas misstrauisch. Womöglich nämlich wäre es auch hier besser, man könnte in der Rückschau sagen, sie taten es nur einmal. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Perfect night for stars, say.